Auf der Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens hatten Perry Rhodan und seine Begleiter einen Fiktivtransmitter auf dem Methanplaneten Gol erreicht und nach einigen Mühen auch eingeschaltet. Eine Transition begann, die Rhodan länger vorkam als jeder andere zuvor. Stunden schienen zu vergehen, in denen er glaubte, durch ein schwarzes Nichts zu gleiten, bis es endlich hell wurde und vertraute Geräusche ihn umgaben. Rhodan? Rhodan, Sie hier, wo bin ich? Was ist mit mir? Mein Kopf, was ist mit meinem Kopf? Bin ich bewusstlos gewesen? Nehmen Sie sich zusammen, Tora. Sie sind in der Zentrale der Stardust. Wir sind in der Zentrale. Ja, aber Sie, wie kommen Sie hierher? Sie waren eben noch irgendwo da draußen auf dem Methanplaneten. Sie haben sich aus einer Höhle gemeldet. Wieso sind Sie jetzt hier? Tora, wir haben einen Fiktivtransmitter eingeschaltet. Danach... Sind Sie in Ordnung, Tora? Ach, in Ordnung, nein. Bull, die Leuchtwesen, was ist passiert? Wir waren doch eben noch... Wir sind nicht mehr auf dem Planeten Gol. Wieso nicht? Wo sind wir? Tora, beruhigen Sie sich. Nein, nein, Rhodan. Sehen Sie doch die Bildschirme. Wo sind wir? Was ist passiert? Wieso sind wir nicht auf Gol? Rhodan, was ist geschehen? Das kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Nur eins ist klar. Wir haben eine Transition durchgemacht. Der Fiktivtransmitter von Gol hat uns zunächst in die Stardust und danach die Stardust in einen Bereich des Universums versetzt, der offenbar nicht mehr unserer Galaxis angehört. Und das berührt Sie überhaupt nicht? Das ist mir unbegreiflich. Crest, können Sie herausfinden, wo wir sind? Perry, auch Sie haben das arkonidische Wissen. Was Sie nicht können, das kann auch ich nicht. Vor uns sind nur etwa 50 oder 60 Sterne, die allein im Raum stehen. Eine solche Sternenkonstellation gibt es in unserer Galaxis nicht. Moment. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, Tora. Tanaka Saiko, können Sie mit Ihren besonderen Sinnen etwas sehen? Ist da etwas? Ja, da ist ein glühender Ball. Mitten in der Zentrale. Ein glühender Ball? Sie müssen sich irren, ich sehe nichts. Und die anderen auch nicht. Was hören Sie, Tanaka? Können Sie etwas hören? Eine Stimme? Ja, eine Stimme. Sie übermittelt eine Botschaft. Ja, tatsächlich... Es ist eine Botschaft. Eine Botschaft? Nun sagen Sie es schon, Tanaka. Was für eine Botschaft? Die Warnung war an dich ergangen. Finde nun die Welt, auf der die Koordinaten hinterlassen sind. Wisse, dass du nicht heimkehren kannst, wenn du den richtigen Weg nicht kennst. Weit ist dein Ziel. Dies blieb nicht die einzige Botschaft. Bald darauf reichte Tanaka Saiko Perry Rhodan einen Zettel, auf dem er eine Nachricht festgehalten hatte. Danach zog er sich zurück, weil er sich nicht wohlfühlte. Rhodan ließ von der Positronik übersetzen, was der Mutant aufgeschrieben hatte. Achtung, Perry! Die Positronik hat die Übersetzung der Botschaft. Ja, ich sehe. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wenn du, der du es wagen willst, Geduld hattest und der Verlockung nicht erlagst, so achte auf die Welt der oberen Ordnung. Tu dort, was getan werden muss. Das Licht ist nicht mehr fern. Die Welt der oberen Ordnung? Welche dieser vielleicht 60 Welten mag das sein? Perry, die Bildschirme. Die Bilder weg. Fantastisch. Ein anderes Sternbild. Ich wusste doch, dass so etwas passieren würde. Die Bildschirme zeigen jetzt ein ganz anderes Bild des Weltraums. Das normale Bild der Galaxis. Ja, Millionen von Sternen. Dunkelwolken, Galaxien. So wie es sein soll. Das andere Bild war nicht mehr als eine Täuschung. Ich habe es geahnt. Und nun? Wie geht es weiter? Wo ist unser Ziel? Ich weiß es noch nicht. Woher auch? Warte mal. Ist dir was aufgefallen? Ja. Was ist das hier? Was denn? Wovon redest du überhaupt? Siehst du es nicht? Das ist doch eine Sonne. Eine kleine rote Sonne. Eine sterbende Sonne. Ich will wissen, wie weit wir von ihr entfernt sind. Das wird uns die Positronik gleich sagen. Ah, da haben wir das Ergebnis. Etwa 2 astronomische Einheiten, also 300 Millionen Kilometer. Dieses rote Gestirn ist demnach kleiner als unsere Sonne. Sieht tatsächlich nach einem sterbenden Stern aus. Die Sonne hat einen Planeten. Abstand zur Sonne 0,78 astronomische Einheiten. Radius 0,6 Erdradius. Mars ähnlich. Es war die einzige Lösung, nicht wahr? Sie wissen offenbar mehr als ich, Perry. Von welcher Lösung reden Sie eigentlich? Ich sehe nur, dass alles nur noch komplizierter geworden ist. Mir scheint, der Unbekannte hat Humor, Crest. Er hat uns in die Nähe dieser kleinen Sonne gebracht, uns zunächst einmal aber eine falsche Sternenwelt vorgegaukelt. Wahrscheinlich hat er sich köstlich über unsere dummen Gesichter amüsiert. Mag sein, Perry. Aber warum sollte diese rote Sonne uns der Lösung näher bringen? Weil unser unbekannter Freund uns sozusagen mit der Nase draufstößt. Gut, wir landen auf der Welt, die man uns anbietet. Der Planet war eine eintönige und ziemlich kalte Welt, auf der bei hohen Belastungen der Einsatz von Atemgeräten notwendig war. Nichts deutete darauf hin, dass es auf ihm intelligentes Leben gab. Rodan war enttäuscht. Woher sollte der Hinweis auf die galaktische Position der Welt des ewigen Lebens kommen, wenn es kein intelligentes Leben gab? Die Besatzung der Stardust nannte den Planeten Cramp, weil er sich einsam in einer weiten Sternenleere bewegte. Schon bald nach der Landung startete Rodan mit 3 Shifts, jenen Kombinationsmaschinen, die sowohl auf dem Boden als auch in der Luft operieren konnten. Er hoffte bei dieser Expedition wichtige Erkenntnisse über Cramp zu gewinnen, während Reginald Bull an Bord der Stardust blieb. Soll ich noch höher gehen, Sir? Nein, Tanner. 150 Meter Flughöhe sind ausreichend. Sir, was ist denn mit dem Schiff von Major Daringhouse und Felmer Lloyd los? Er ist rechts von uns. Er fliegt im Kreis herum. Was soll das? Ich werde ihn mal fragen. Major Daringhouse, was sollen diese Experimente? Keine Experimente, Leutnant. Die Lenkung ist blockiert. Das ist doch unmöglich. Alle Systeme stehen auf Go. Und doch ist sie blockiert. Vorsicht, Sir! Da kommen mehrere Felsbrocken. Sie fliegen auf uns zu. Sowas gibt's doch gar nicht. Ausweichen, Tanner. Ausweichen! Tut mir leid, Sir. Ich war zu langsam. Irgendwelche Schäden? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Für solche Geschosse ist das Schiff zu gut gepanzert. Felmer, das sieht nach telekinetischen Phänomenen aus. Irgendjemand muss die Steine auf uns geschleudert haben. Von selbst fliegen solche Brocken schließlich nicht in der Luft herum. Gibt es irgendwelche denkenden Wesen in unserer Nähe? Nein, Sir. Ich empfange keine telepathischen Impulse. Meiner Ansicht nach haben wir es mit jemandem zu tun, der erstens über starke telekinetische Kräfte verfügt und uns zweitens hier nicht haben will. Er führt eine Art Nervenkrieg gegen uns. Und hätte doch die Möglichkeit, uns mit seinen besonderen Fähigkeiten schweren Schaden zuzufügen und zu vertreiben. Er will uns vorerst nur warnen. Ja, das könnte man annehmen. Sir, da drüben sind Tiere! Ein ganzes Rudel! Kurs ändern, Leutnant. Die sehen wir uns mal an. Daringhouse, bleiben Sie in der Nähe. Falls das Schiff Ihnen wieder gehorcht. Zurzeit ist alles in Ordnung, Sir. Ich folge Ihnen. Das sind Biber. Eine Horde von recht groß ausgefallenen Bibern. Nicht ganz, Tanner. Der dicke Hinterleib und der löffelartige Schwanz sind biberartig. Aber die großen runden Ohren und das spitz zulaufende Maul erinnern mich mehr an eine überdimensionierte Maus. Insgesamt sind sie etwa 1 Meter groß. Sie sehen nicht gerade intelligent aus. Was sagen Sie dazu, Felmer? Können Sie Gedanken auffangen, die auf Intelligenz schließen lassen? Nein. Ich erkenne nur verworrene, sinnlose Muster wie bei Tieren. Das sind nicht die Wesen, die wir suchen. Jetzt haben die Mausbiber uns entdeckt. Sie verschwinden in Sandlöchern. Weiter. Fliegen Sie weiter. Diese, wie sagten Sie, Mausbiber sind nicht das, was wir suchen. Im Laufe der Expedition kam es zu einigen weiteren rätselhaften Zwischenfällen, bei denen jedoch niemand in ernsthafter Gefahr geriet. Nach einigen Stunden ließ Rodan ein Zeltlager mitten in der wüstenartigen Landschaft errichten. Während er mit Major Daringhouse über den bislang enttäuschenden Verlauf der Expedition sprach, stieg einer der Flugpanzer auf und flog mit hoher Geschwindigkeit davon. Unmittelbar darauf kam Leutnant Tanner zu Rodan. Sir, Felmer Lloyd ist weg. Er ist mit meinem Schiff gestartet. Allein? Ja, Sir. Zunächst habe ich gegen den Start protestiert, dann wollte ich ihm wenigstens einen Mann zur Begleitung mitgeben, aber er hat abgelehnt. Ich konnte ihn nicht zurückhalten. Schließlich habe ich keine Befehlsgewalt über ihn als Mutanten. Er wollte unbedingt allein fliegen? Und er hat nicht gesagt, wohin? Aha. Das ist allerdings seltsam. Ich werde mit ihm reden, wenn er zurückkommt. Falls er zurückkommt. Seit seinem Start haben wir keine Verbindung mehr mit ihm. Wir fliegen mit einem Schiff hinterher. Tanner, kommen Sie. Major Daringhaus, Sie auch. Die anderen bleiben hier. Unsere Maschine ist startbereit. Antigrav-Triebwerk läuft. Los, Daringhaus. Starten Sie. Thelma Lloyd, melden Sie sich. Melden Sie sich, Lloyd. Bis vor wenigen Sekunden hatten wir ihn. Jetzt ist er hinter den Sandhügeln dort hinten verschwunden. Tanner, sprechen Sie ihn über Telekom an. Er muss sich melden. Das habe ich schon versucht, Sir. Vergeblich. Versuchen Sie es noch einmal. Thelma Lloyd, melden Sie sich. Hier spricht Schiff 2 unter dem Kommando von Perry Roden. Melden Sie sich, Lloyd. Wo sind Sie? Ich verstehe das nicht. Was ist in ihm gefahren? Warum antwortet er nicht? Vielleicht kann er nicht antworten. Sie meinen, er ist tot? Das würde mich nicht überraschen, Sir. Wir wissen, dass es auf Tramp jemanden gibt, der es mit unseren Mutanten aufnehmen kann. Ihm vielleicht sogar weit überlegen ist. Er könnte Thelma zu diesem Start gezwungen haben, um ihn in eine tödliche Falle zu locken. Ja, ich weiß, Sie haben recht, Major. Aber es fällt mir schwer, so etwas zu glauben. Da hinten ist etwas. Das könnte Lloyd sein. Ich habe den Schiff in der Ordnung. Die Maschine ist abgestürzt. Tatsächlich. Sie steckt mit der Nase im Sand und ist offenbar stark beschädigt. Sieht aus, als wäre sie abgeschossen worden. Landen Sie neben der Maschine, Major. Abgeschossen? Sie glauben, dass unsere Gegner sogar Energiestrahle haben? Ich weiß nur, dass irgendjemand den Flugpanzer mit einer solchen Waffe heruntergeholt hat, Daringhaus. Sehen Sie sich die Einschläge am Schiff an. Sie können nur von einem Energiestrahler stammen. Da drüben liegt ein Mausbieber. Ich glaube, er ist tot. Sonst scheint niemand in der Nähe zu sein. So, wir sind unten. Los, kommen Sie, raus. Ich sehe nach, ob Lloyd noch in dem Schiff ist. Das Schiff ist nicht mehr als ein Wrack. Thelma ist nicht drin. Er muss ausgestiegen sein. Was ist mit dem Telekom? Ein einziger Trümmerhaufen. Die gesamte Positronik ist hinüber. Aber glücklicherweise ist kein Blut zu sehen. Thelma scheint also nicht verletzt zu sein. Hm. Seine Spuren führen in die Wüste hinaus. Er scheint mit jemandem gekämpft zu haben. Vielleicht mit dem Mausbiber dort. Anschließend ist er in die Wüste gegangen. Aber in die falsche Richtung. So kommt er nie zum Lager oder zur Stardust. Das ist allerdings richtig. Der Wind verweht die Spur. Wir sollten uns beeilen. Sie haben recht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Hier sind noch andere Spuren, Sir. Sie führen zu dem Hügel dort, seltsam. Die Abstände zwischen den Abdrücken sind genau gleich. Das können wir später untersuchen, Tanner. Kommen Sie. Thelma kann noch nicht allzu weit sein. Perry Roden, Major Daringhaus und Leutnant Tanner kehrten in den Flugpanzer zurück und folgten der Spur des Telepathen. Zunächst waren die Abdrücke im Sand noch zu sehen, doch der Wind verwischte die Spur mehr und mehr, sodass sie nur noch mit Hilfe der Infrarottechnik zu erkennen war. Dann schließlich verlor sie sich vollends. Es ist hoffnungslos, Sir. Thelma Lloyd ist verschwunden. Wir geben dennoch nicht auf, Daringhaus. Er muss hier irgendwo sein. Er war zu Fuß. Er kann gar nicht so weit gelaufen sein, dass wir ihn nicht mehr sehen können. Wie hoch sind wir jetzt? 300 Meter. Und die Wüste ist flach und eben. Lloyd kann nur in irgendein Sandloch gekrochen sein. Auch dann würden wir ihn mit Hilfe der Instrumente finden, Daringhaus. Nein, nein, daran glaube ich nicht. Da ist er ja. Dort drüben, zwischen den Dünen. Er liegt auf dem Boden. Schnell, Daringhaus, landen Sie. Thelma braucht Hilfe. Sofort, Sir. Lloyd scheint bewusstlos zu sein. Er rührt sich nicht. So, wir sind unten. Kommen Sie, Tanner, wir holen ihn herein. Er bewegt sich, Sir. Thelma, was ist mit Ihnen? Was ist passiert? Nun antworten Sie, was ist los? Seine Augen sind offen, aber er hört uns nicht. Kommen Sie, wir bringen ihn zum Schiff. Dann fliegen wir zum Lager zurück. Stunden verstrichen, ohne dass sich am Zustand des Telepathen etwas änderte. Erst kurz vor Mitternacht erschien Leutnant Tanner in der Unterkunft Perry Rodans und meldete, dass Thelma Lloyd nunmehr vernehmungsfähig war. Rodan ging sofort in das Zelt, in dem der Mutant auf einem bequemen Lager ruhte. Hallo, Felmer, wie geht's? Ach, danke. Mittlerweile wieder ganz gut. Und bleiben Sie doch liegen. Ich muss mich bewegen, Perry. Ich muss ein paar Schritte gehen. Sagen Sie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, einfach abzuhauen? Ja, ich war davon überzeugt, dass ich allein sein musste, wenn ich unser Problem lösen wollte. Sie können froh sein, dass Sie noch leben. Allerdings. Ich bin mir dessen bewusst. Hören Sie, Felmer. Wir müssen etwas klären, ein für alle Mal. Hören Sie überhaupt zu? Felmer, rodeln Sie... Ah, oh! Sir, was ist passiert? Untersuchen Sie ihn, Leutnant Tanner. Was ist mit Lloyd? Haben Sie auf ihn geschossen? Ist er tot? Sir, Felmer Lloyd ist tot. Untersuchen Sie ihn, Tanner. Sir? Worauf warten Sie noch? Schneiden Sie ihn auf. Ich soll... Tut mir leid, Sir. Das kann ich nicht. Warum verlangen Sie das von Leutnant Tanner, Sir? Haben Sie Lloyd einmal von hinten betrachtet, Daringhouse? Nein, Sir, habe ich nicht. Schade. Lloyd hat nämlich am Hinterkopf eine kahle Stelle. Ziemlich auffallend, weil er sonst sehr dichtes Haar hat. Ja und? Dieser Lloyd hat keine kahle Stelle. Nun schneiden Sie ihn schon auf, Tanner. Ja, Sir. Kein Blut, Sir. Weiter, schneiden Sie tiefer. Das geht nicht, Sir. Da ist Metall. Ja, Metall. Ah, ja, das habe ich mir gedacht. Das Biest ist ein vollendeter Roboter. Und es hatte den Auftrag, mich umzubringen. Nach diesem Mordanschlag auf Perry Rodan war eigentlich jeder im Lager davon überzeugt, dass Felmer Lloyd nicht mehr lebte. Doch am nächsten Morgen tauchte der Mutant plötzlich im Lager auf. Er war von dem langen Marsch durch die Wüste erschöpft, erholte sich jedoch schnell wieder, sodass er Rodan berichten konnte, was vorgefallen war. Ich bin allein geflogen, weil ich ungestört sein wollte. Dabei bin ich einer inneren Stimme gefolgt. Das war natürlich ein Fehler. Das haben Sie hoffentlich recht bald begriffen. Im gleichen Moment, als die Steuerung des Schiffs versagte und über Schiene abstürzte. Und dabei haben Sie das Bewusstsein verloren? Ja, vorübergehend. Als ich die Maschine verließ, sah ich den toten Mausbiber und eine kopfgroße, schwebende Metallkugel. Die flog plötzlich in die Höhe und raste dann mit voller Wucht gegen einen Hügel. Dabei wurde sie zerstört. Eine Kugel? Ja, mir sind einige Metallstücke aufgefallen. Warum haben Sie sich nicht gemeldet? Ich konnte nicht, Sir. Ich hatte kein funktionierendes Funkgerät mehr. Ich habe beschlossen, zum Lager zu laufen, aber dann habe ich plötzlich einen Schlag bekommen gegen den Rücken und wurde ich bewusstlos. Aha. Und wo kamen Sie wieder zu sich? Mitten unter Robotern in einer Art Fabrikhalle. Bewegen konnte ich mich nicht. Ich lag in einer Maschine. Einer der Roboter berührte mich und ich verlor wieder das Bewusstsein. Was ist das? Ein Erdbeben. Kein Grund zur Beunruhigung. Sowas haben wir in den letzten Stunden schon einige Male gehabt. Erzählen Sie weiter. Was war, als Sie wieder aufwachten? Ich war allein in der Fabrikhalle. Ich konnte mich befreien und konnte in einem Antigrav-Lift nach oben fliehen. Ich kam an der Flanke eines Sandhügels raus und habe dann nach einigen Stunden hierher zurückgefunden. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Allerdings. Ich habe bei den Robotern Gehirnwellenmuster beobachtet, die von einem abgrundtiefen Hass geprägt waren. Dann war da aber auch noch ein ausgeprägter Spieltrieb. Hass und Spieltrieb zugleich? Sind Sie sicher? Absolut. Ich bin mir bewusst, dass diese Schwingungsmuster nicht zueinander passen. Dennoch habe ich sie erfasst. Sind Sie sicher, dass diese Regungen von den Robotern kamen? Oder haben Sie noch andere Wesen gesehen? Nein. Als ich in der Halle lag, empfing ich nur Impulse des Hasses. Spieltrieb und Hass gleichzeitig habe ich bemerkt, als ich mich von meinem Schiff wegzuschleichen versuchte. Felmer, glauben Sie, dass Sie die Halle wiederfinden könnten? Ich denke schon. Also gut, dann brechen wir sofort auf. Wir nehmen 5 Shifts und 40 Mann Besatzung mit. Kommen Sie. Der Wind hatte sich gelegt, doch noch immer waren die Spuren zu sehen, die Velmer Lloyd bei seinem Marsch durch die Wüste hinterlassen hatte. Daher war es nicht schwer, jenen Hügel zu finden, unter dem sich die Fabrikhalle mit den Robotern verbarg. Rodan ließ die Shifts in der Nähe des Hügels landen und rückte dann zusammen mit Velmer Lloyd und 30 Männern auf das geheimnisvolle Ziel zu. Schutzschirme einschalten. Verständigung erfolgt über Helmfunkgeräte. Es ist so ruhig. Unangenehm ruhig. Können Sie etwas empfangen, Velmer? Spüren Sie Hass? Nein. Ich empfange überhaupt keine Impulse. Weiter vorrücken. Eine Granate! Eine Granate fliegt auf uns zu! Volle Decke! Welcher Idiot hat da volle Deckung geschrien? Das war ich, Sir. Corporal Seaborg. Oh, Sie Trottel. Merken Sie sich endlich, dass Sie einen Schutzanzug tragen, der ein eigenes Schirmfeld besitzt. Wenn hier etwas ankommt, was das Schirmfeld nicht aufhalten kann, dann hilft Ihnen auch Ihre volle Deckung nichts mehr. Also halten Sie den Betrieb nicht auf. Weiter. Ja, Sir. Die Granate hat einen tiefen Krater gerissen. Weit genug von uns entfernt. Schon wieder ein Erdbeben. Sehen Sie? Sehen Sie, die Hügel dort drüben stürzen in sich zusammen. Schneller, wir müssen uns beeilen. Wo ist der Antigravlift, Velmer? Direkt vor Ihnen, Perry. Sehen Sie die Metallplatte? Da. Sie gleitet zur Seite. Kommen Sie, Velmer. Das Beben ist vorbei. Wollen Sie es wirklich riskieren, Perry? Wer weiß, was das Erdbeben für Schäden angerichtet hat. Deshalb sind wir hier. Ich zuerst. Es funktioniert. Das Antigravfeld trägt mich nach unten. Kommen Sie, Velmer. Ja, Sir. Fühlen Sie etwas? Empfangen Sie irgendwelche Gedankenmuster? Nein, Sir. Die Vögel scheinen ausgeflogen zu sein. Achtung, die Halle. Wir sind da. Es ist alles so wie vorher. Nur die Roboter sind nicht zu sehen. Und hier ist eine Menge zu Bruch gegangen. Ja. Einige Maschinen haben das Erdbeben nicht überstanden. Und sehen Sie da. Da ist ein Riss im Boden. Uns kann nur recht sein, Perry, wenn diese Zentrale des Hasses ausfällt. Wirklich, Velmer? Wir sind hier, weil wir die Spur zu dem Unsterblichen suchen. Er hat sie vor 10.000 Jahren gelegt. Wenn sie durch das Erdbeben zerstört wurde, sind wir am Ende. Sie haben recht. Daran habe ich nicht gedacht. Wenn diese Halle irgendetwas mit der Spur des Unsterblichen zu tun hat, dann fürchte ich, sind wir zu spät gekommen. Noch geben wir nicht auf, Velmer. Hier ist nichts mehr zu holen. Sehen Sie, die zylinderförmige Maschine dort ist mitten durchgerissen worden. Und da... Was ist los? Was ist da? Die Roboter. Sie liegen auf dem Boden. Sie bewegen sich nicht mehr. Tatsächlich. Sehen Sie sich das an. Sie haben eine organische Komponente. In ihr wurden die Hassgefühle entwickelt. Es ist vorbei. Wir sind zu spät gekommen, Perry. Wir haben die Spur des Unsterblichen verloren. Wir nehmen einige Roboter mit und untersuchen sie. Vielleicht stoßen wir auf irgendetwas, das uns zu neuer Hoffnung berechtigt. Perry Rhodan kehrte zur Stardust zurück, um die Roboter untersuchen zu lassen. Doch es ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. Nichts deutete darauf hin, dass die Roboter irgendetwas mit der Spur des Unsterblichen zu tun hatten. Nun kamen Zweifel auf. Hatte man die Hinweise des Unsterblichen richtig beurteilt? War es auf Cramp überhaupt möglich, ein weiteres Teilstück des kosmischen Rätsels zu lösen? Wir wissen jetzt zumindest, dass die zentrale Steuereinheit der Roboter bei dem Erdbeben zerstört wurde. Danach kippten alle Roboter von ihren Stummelbeinen. Das ist ein bisschen wenig für den Aufwand, den wir getrieben haben. Was hat das zu bedeuten? Das werden wir gleich wissen. Die Zentrale ruft uns über Intercom. Hier ist ein Intercom. Ich schalte ein. Danke. Zentrale, was ist los? Im E-Deck-Arsenal hat sich eine Archon-Bombe aus der Halterung gelöst und schwebt frei im Raum. Höchste Alarmstufe. Eine Archon-Bombe? Gut, ich habe verstanden. Schalten Sie die Sirenen aus. Bull und ich gehen zum E-Deck. Komm, Bulli. Ja, Sir. Ich habe es gewusst. Seit Tagen passieren die verrücktesten Sachen an Bord. Irgendwelche Dinge fliegen durch die Luft. Maschinen fallen aus oder kippen ohne ersichtlichen Grund um. Und jetzt seine Archon-Bombe. Wenn die Bombe zündet, ist die Stardust verloren. Da, auf dem Intercom-Schirm ist Thora. Wahrscheinlich will sie mit dir reden. Dazu ist jetzt keine Zeit. Roden, hören Sie mich. Sie müssen das Schiff evakuieren lassen. Mit dem Antigraf-Schacht kommen wir direkt zu dem Arsenal. Warte, Bulli. Ich brauche die Mutanten Tako Kakuta und Tama Yokida. Rufe sie über Intercom. Tako soll mit Tama zum E-Deck teleportieren. Wird erledigt. Ich komme gleich nach. Perry Rodan ließ sich im Antigraf-Schacht nach unten sinken. Wer konnte die Archon-Bombe aus ihrer Halterung gelöst haben? Die Archon-Bombe gehörte zu den gefährlichsten Waffen der Stardust. Wurde sie an Bord gezündet, war das Raumschiff verloren. Ein Atombrand, der nicht mehr zu löschen war, würde sie vernichten. Und nicht nur sie, auch den Planeten Tramp. Als Perry Rodan das E-Deck erreichte, waren der Teleporter Tako Kakuta und der Telekinet Tama Yokida bereits da. Sie standen in dem offenen Schott des Waffenarsenals. Yokida, fangen Sie an. Drängen Sie die Bombe auf eines der Gestelle und klammern Sie sie dort fest. Blockieren Sie den Zünder. Ich kann die Bombe nicht bewegen, Sir. Er hält sie viel zu fest. Die Bombe schwebt frei in der Luft. Es ist nicht zu fassen. Wir müssen sie auseinandernehmen. Der Zünder muss raus. Tako, Werkzeuge. Die sind in diesem Schrank, aber ich kann ihn nicht öffnen. Die Tür hat sich verzogen. Die Bombe. Sie bewegt sich. Sie schwebt auf den Gang hinaus. Tako, kommen Sie. Helfen Sie uns. Wir versuchen, sie abzudrängen. Es geht nicht. Sie fliegt einfach weiter. Ebenso gut könnte man versuchen, einen Shift mit bloßen Händen festzuhalten. Die Bombe wird schneller. Wer auch immer sie lenkt, er will sie zur Schleuse hinausbringen. Werkzeuge, Tako. Verdammt, wo bleiben die Werkzeuge? Der Zünder muss raus. Tako, versuche es in einem anderen Arsenal. Irgendwo müssen Werkzeuge sein. Bulli, endlich. Gut, dass du kommst. Öffne die Halb-Nord-Schleuse. Das Lastenschott muss aufgefahren werden. Das geht von der Zentrale aus. Warte, ich erledige das. Warte! Die Bombe wartet nicht. Sie wird schneller. Lastenschott der Halb-Nord-Schleuse Deck E öffnen. Sofort! Es öffnet sich. Sir, ich habe die Werkzeuge. Jetzt nicht mehr. Es ist zu spät, Tako. Wir können nur noch hoffen, dass sich die Bombe weit genug von der Stardust entfernt, bevor sie gezündet wird. Sie ist draußen. Aber sie fliegt nicht mehr weiter, Perry. Was hat das zu bedeuten? Die Bombe... Mein Gott, wenn sie jetzt zündet! Sie taumelt! Sir, ich glaube, sie... Die Spitze richtet sich auf. Die Bombe will ins Schiff zurück. Nein, sie fällt. Sie stürzt ab. Tama, halten Sie sie. Sie müssen die Bombe abfangen. Sie müssen. Wenn sie aufschlägt, ist es aus mit uns. Ich versuche es ja, Sir. Aber sie ist so schwer. Geben Sie nicht auf, Tama. Nicht aufgeben! Ja, gut so, Tama. Kämpfen Sie! Die Bombe sinkt nur noch langsam. Jetzt! Jetzt! Sie fällt nicht mehr. Oh. Mann, nur noch 5 Meter. Dann hätte es geknallt. Tama, holen Sie die Bombe zurück. Lassen Sie sie steigen. Ja, Sir. Sie gehorcht mir. Gut so, Tama. Weiter, weiter. Nur noch ein paar Meter, dann haben Sie es geschafft. Ziehen Sie die Bombe zu uns in die Schleuse, Tama. Ja, richtig. Heran damit. Vorsicht. Langsamer. Noch langsamer. Gut. Gut so. Gut. Sie ist in der Schleuse, Tama. Absenken. Lassen Sie sie sinken. Noch etwas, Tama. Ja. Jetzt. Gott. Ich kann nicht mehr. Tako, schnell. Den Zünder raus. Schnell, bevor noch einmal etwas passiert. Ja, Sir. Der Zünder ist frei. Ich kann ihn bewegen. Geschafft. Oh. Toll, Tako. Sie haben es geschafft. Ja, das wär's dann, Tako. Ausgezeichnet. Roboter können die Bombe ins Arsenal zurückbringen. Der Zwischenfall mit der Archon-Bombe war für Perry Rodan ein Beweis dafür, dass es neben den Robotern noch andere Wesen auf Tramp gab, die nicht nur über einen ausgeprägten Spieltrieb verfügten, sondern die auch intelligent waren. Konnte er mit ihrer Hilfe die Spur des Unsterblichen finden? Er verließ die Stardust mit einer weiteren Expedition. Nach Stunden vergeblicher Suche schlug er gegen Abend in der Nähe der mittlerweile zerstörten Fabrik der Roboter ein Lager auf. Achtung, Perry. Achtung, es tut sich was. Ein verspieltes Wesen nähert sich uns. Ein Wesen? Was für ein Wesen? Das weiß ich noch nicht. Sehen Sie? Da drüben kommt es aus dem Sand hervor. Ein Mausbiber. Es ist ein Mausbiber. Ah, es interessiert sich für unsere Ausrüstung. Erfassen Sie seine Gedanken? Weiß der Mausbiber, was das für Maschinen sind? Nein, er ist einfach nur neugierig. Er will spielen. Da! Sehen Sie? Ein Kühlaggregat schwebt in die Höhe. Es gleitet zur Seite und der Mausbiber lässt es nicht aus den Augen. Dachte ich es mir doch. Er hat telekinetische Fähigkeiten. Das Aggregat verschwindet in dem Loch, aus dem der kleine Kerl hervorgekommen ist. Wollen wir ihn aufhalten? Auf keinen Fall. Haben Sie eine Lampe, Velmer? Ja, beim Shift. Holen Sie sie. Sofort. Hier ist die Lampe. Wollen Sie hinterher? Wir sehen uns erst einmal das Loch im Sand an. Kommen Sie. Der Mausbiber entfernt sich schnell von uns. Er freut sich über seine Beute. Ach, soll er damit glücklich werden. Hier ist das Loch. Geben Sie mir die Lampe. Danke. Es scheint nicht tief zu sein. Nur etwa anderthalb Meter. Es führt in eine Art Stollen. Ein Stollen, der groß genug für uns ist. Sie wollen dem Mausbiber folgen? Allerdings. Warten Sie, ich komme hoch. So. Wir stellen einen Stoßtrupp mit 30 Männern zusammen. Alle legen Schutzanzüge an. Ich bin gespannt, wohin der Stollen führt. Mehr als 3 Stunden lang krochen Perry Roden, Velmer Lloyd und 30 weitere Männer durch den engen Stollen, ohne auf einen Mausbiber zu stoßen und ohne, dass sich etwas tat. Dann aber bemerkte Perry Roden einen Lichtschimmer. Zunächst glaubte er an eine Täuschung seiner überanstrengten Augen. Doch bald erkannte er, dass vor ihm wirklich etwas leuchtete. Velmer, da vorne ist ein Licht. Ein Licht? Was für ein Licht? Ist der Stollen zu Ende? Nein, nein, es ist etwas anderes. Mehr eine Lichtscheibe. Kommen Sie, wir müssen näher heran. Der Stollen wird weiter. Er mündet in eine Höhle. Na endlich. Ich möchte mal wieder auf den Beinen stehen. Als Maulwurf fühle ich mich nicht besonders wohl. Da drüben liegt auch das Kühlaggregat. Ja, jetzt sehe ich das Licht. Seltsam. Es schwebt mitten in der Höhle. Ja, es ist eine Projektion. Die Projektion einer leuchtenden Scheibe. Wo ist der Mann mit der Kamera? Hier, Sir. Kommen Sie, machen Sie Aufnahmen von der Projektion. Schnell, hierher zu mir. Worauf warten Sie noch? Kamera läuft, Sir. Sir, die Scheibe. Sie sieht aus wie ein Modell der Galaxis. Ja, Sie sagen es. Der große Unbekannte projiziert das Abbild einer Milchstraße in diese Höhle. Wahrscheinlich ein Bild unserer Galaxis. Die Projektion löst sich auf. Jetzt ist sie weg. Ja, es ist vorbei. Velmer, irgendwo muss es einen Ausgang geben. Suchen Sie ihn. Gehen Sie uns voraus nach draußen und rufen Sie die Shifts. Sie sollen uns abholen. Rodan kehrte mit der Expedition zur Stardust zurück. In der Hauptleitzentrale verband er die Videokamera mit der Bordpositronik, spielte den Film von dem Lichtmodell der Milchstraße jedoch noch nicht ab. Wir können hoffen, dass wir einen weiteren Hinweis auf jene Welt gefunden haben, deren Zivilisation das biologische Geheimnis der Zellerhaltung und damit das Geheimnis des ewigen Lebens kennt. Allzu lange haben wir übersehen, dass es 2 Intelligenzformen auf Tramp gibt. 2, Perry? Da waren einmal die halborganischen Roboter. Einverstanden, aber wo ist die 2. Intelligenz? Die Mausbiber. Die Mausbiber? Nein, das glaube ich nicht. Unmöglich. Velma Lloyd hat keine Intelligenz bei Ihnen festgestellt, nur einen ausgeprägten Spieltrieb. Dennoch glaube ich an Ihre Intelligenz. Ich bin überzeugt davon, dass nicht alle gleich sind, sondern dass erhebliche Unterschiede zwischen Ihnen bestehen. Das will ich nicht ausschließen, Perry. Wir werden noch ein paar Tage auf Tramp bleiben und die Mausbiber beobachten. Auf jeden Fall haben diese Wesen das obere Wissen. Sie sind Telekineten. Das ist allerdings richtig. Und in der Botschaft des Unsterblichen war von der Welt der oberen Ordnung die Rede. Wir hätten durch die vielen kleinen Zwischenfälle an Bord, die alle auf parapsychisch begabte Verursacher hinwiesen, viel früher aufmerksam werden müssen. Wir haben uns durch die hassenden Roboter ablenken lassen. Völlig richtig, Bully. Durch die Archon-Bombe wurden wir dann drastisch daran erinnert, dass es allein auf das obere Wissen ankam. Du hast recht, Perry. Es passt alles zusammen. Wir konnten die Projektion nur bei den Mausbibern finden. Ganz richtig, Bully. Sehen wir uns nun die Aufnahme an, die wir von der Projektion gemacht haben. Das ist unsere Milchstraße. Wie die Sterne leuchten. Was ist das für ein Lichtstrahl? Wie Sie sehen können, führt ein Lichtstrahl von dieser Sonne zu einem anderen Stern. Und du meinst, das Licht weist auf den Planeten des ewigen Lebens hin, Perry? Ich kann nichts erkennen. Geduld. Wir werden den Endpunkt des Lichtstrahls mit Hilfe der Positronik vergrößert herausholen. Das haben wir gleich. Zunächst den Bildausschnitt. So. Das Bild ist verschwommen. Kein Problem für die Positronik. Auch das haben wir gleich. Moment. So. Das wär's. Das Bild ist absolut klar. Aber das ist keine Sonne. Es muss ein Planet sein. Ja, ein Planet. Die Welt des ewigen Lebens. Mhm, Sie haben recht. Der Lichtstrahl führt nicht zu einer Sonne, sondern zu einem Planeten. Das ist deutlich zu erkennen. Und diese Welt reflektiert das Licht einer Sonne. Ist es die Welt des ewigen Lebens, Perry? Das nehmen wir an, Crest. Dieses Bild kann nur den Sinn haben, uns auf diesen Planeten aufmerksam zu machen. Und welcher Stern steht am anderen Ende des Lichtbogens? Auch das wird uns die Positronik verraten. Fragen wir sie doch. Hm? Das ist die Antwort. Die Vega. Das ist die Vega. Das Licht geht von der Vega zum Planeten des ewigen Lebens. Das Licht kommt von der Vega, wo auf Ferrol noch einige Menschen darauf warten, dass wir sie abholen. Perry, wenn wir wissen, dass es die Vega ist, dann müssten wir unsere galaktische Position ebenfalls kennen. Natürlich, Bully. Mal sehen, was die Positronik sagt. Da. Die Antwort kommt. Wir sind 2400 Lichtjahre von Vega und Sol entfernt. Es ist unfassbar. 2400 Lichtjahre. Das ist weiter, als wir uns jemals haben vorstellen können. Sir, in der Küche stimmt was nicht. Der Koch will Sie sprechen. Der Koch? Ach, muss das jetzt sein? Kommandant! Kommandant, wir haben einen blinden Passagier. Bitte kommen Sie sofort in die Küche. Was sagen Sie da? Wir haben einen blinden Passagier? Das ist doch Unsinn. Wer könnte das denn schon sein? Auf Tramp gibt es niemanden, der dafür in Frage käme. Ich gehe in die Küche, Crest. Dann werde ich es erfahren. Ja, und ich komme mit, Perry. Und ich auch. Obwohl ich mir schon denken kann, wer dieser blinde Passagier ist. Ach ja? Wer denn? Ein Mausbiber natürlich. Wahrscheinlich einer von deinen intelligenten Mausbibern, Perry. Na komm schon, den kleinen Burschen müssen wir uns doch ansehen. Ein Mausbiber als blinder Passagier? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch. Sicherlich ist das ein ganz besonders heller Knabe. Und ich wette, dass er dem Koch das Gemüse wegfrisst und damit diesen ganzen Aufstand auslöst. Na, dem werde ich es zeigen.